Mein Wasser steht bereit. Das ist wichtig, immer genügend. Warum rede ich eigentlich wie Udo Lindenberg? Hä? Hallo? Das ist nicht Udo Lindenberg. Moment. Was ist denn Udo Lindenberg? Nasala, ne? Hallo? Nee, das ist Kermit, der Frosch. Moment. Ja, Entschuldigung. Jetzt klinge ich wie Jürgen von der Lippe, der Udo Lindenberg imitiert. Kann ich noch eine andere Stimme nachmachen? Moment, jetzt komme ich hier in Zugzwang. Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann nicht, wenn einer guckt oder zuhört. Mein Gott, das ist ja. Verandamöbelclown. Das war ein schlecht imitierter Martin Semmelrocke. Egal. Wer hat an der Uhr gedreht? Bekommt er Nerd? Bekommt er Nerd? Ist es wirklich schon zu spät? Bekommt er Nerd? Bekommt er Nerd? Wer ist verrückt und leicht gestört? Bekommt er Nerd? Bekommt er Nerd? Wenn ihr euch fragt, was ihr gleich hört, die Sendung mit dem Nerd. Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Heute in der 23. Folge. Yeah! 23. Folge! Ja, das ist was Besonderes. Erstmal, dass ich das so lange durchgehalten habe. 23 Folgen von dem Käse hier noch zu produzieren. Es sind ja eigentlich tatsächlich sogar noch ein paar mehr, wenn man die Nerd-Solo-Sendung dazu rechnet, was nochmal auch, ich glaube, ungefähr 8 oder 9 Sendungen gewesen sind. Ich glaube, ich habe in 2015 tatsächlich ungefähr 30 Sendungen produziert, alleine. Also wirklich Solo-Sendungen. 30 Sendungen. Das ist öfter als alle 2 Wochen. Das heißt, ich habe im Schnitt mehr als alle 2 Wochen eine Sendung gemacht. Jetzt kriege ich mein Mineralwasser nicht auf. Verdammter, oh Mann. Ja, jetzt kriege ich es doch hin. Also alle 2 Wochen. Das ist viel. Was aber auch daran gelegen hat, dass wir es ja auch nicht immer Nerd gehabt, dass wir nicht immer zuverlässig eine Rollenspielsendung hatten. Und das hat sich jetzt ja mit den anderen Formaten hier bei Nerd so ein bisschen eingespielt, was ganz angenehm ist. Worum soll es heute in dieser Jubelnummer 23 gehen? Ich habe mir nämlich tatsächlich überlegt, ich mache was Besonderes, weil es ist ein besonderer Anlass und dann kann man definitiv was Besonderes machen. Und dann habe ich diese Idee verworfen und habe gesagt, ich mache eine ganz normale Sendung. So, und das ist das, was es heute gibt. Heute geht es in meinen Themen über folgende Dinge, nämlich werde ich zuallererst einen neuen Podcast vorstellen, der mir ins Auge gefallen ist, nämlich die sogenannte Superhero Unit. Wenn ihr den Podcast noch nicht kennen solltet, dann werdet ihr ihn danach kennenlernen. Wir sind im Kino gewesen vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube tatsächlich am 11. Februar, sprich letzte Woche, und haben Deadpool geguckt. Eine Filmreview wird es hier tatsächlich erstmal nicht geben, da Max nicht mit im Kino gewesen ist, was ich persönlich sehr schade fand. Dementsprechend wird es jetzt zum Kinofilm keine Review geben. Ich hoffe aber, dass wir den Film nochmal besprechen können, sobald die DVD raus ist. Und das kann auch eine Zeit dauern, weil der Film ist sehr erfolgreich im Kino gerade. Das heißt, je länger der Film im Kino ist, desto länger wird es auch dauern, bis die DVD kommt. Das sind meine Themen für heute. Danach geht's in den Reviews weiter mit Wonder Woman, The Legend of Wonder Woman, nämlich Nummer 1. Da ist im Januar die Printausgabe losgegangen. Die lese ich. Es gibt zwar auch eine Digitalausgabe, die ist inzwischen bei Ausgabe 15 angekommen. Da ist es aber, glaube ich, so, dass immer 2 oder 3 dieser Digitalausgaben zu einer Printausgabe zusammengesetzt werden. Deswegen sind die natürlich um einiges im Voraus. Die sind auch wesentlich früher angefangen, ich glaube schon letzten Herbst. Aber ich habe eben jetzt Ausgabe 1 in Print. Ja, seit Ende Januar habe ich die vorliegen. Kann sie aber jetzt erst besprechen. Irgendwie dieser Tage müsste auch Ausgabe 2 rauskommen. Die habe ich aber noch nicht da. Dann habe ich mir gekauft, weil ich da richtig Bock drauf hatte, den Eagle Moss Band aus dieser Eagle Moss Collection Nummer 51, eben auch mit Wonder Woman, Götter und Sterbliche. Das ist von George Perez. Genau. Dann habe ich gelesen von Boom Power Rangers Nummer 0. Die neue Power Rangers Serie, wo ich am Anfang extrem skeptisch gewesen bin. Ihr werdet gleich hören, warum diese Skepsis vielleicht nicht angebracht gewesen ist. Und dann noch eine Review von einem Comic-Heft aus dem letzten Frühjahr. Das ist eine relativ alte Serie. Valhalla Mad Nummer 1 aus dem Image-Verlag. Das dann entsprechend hinterher. Und dann gibt es noch Previews und was mir sonst noch so einfällt. Vielleicht singe ich noch was oder mache ein Gedicht oder einen Handstand. Los geht's mit meinem ersten Thema, nämlich mit dem Podcast Superhero Unit. Das ist ein neues Format oder ein Spin-off oder ein Nebenprojekt von Second Unit. Second Unit ist ein Podcast, den höre ich schon seit etlichen Jahren oder vielen Jahren, einigen Jahren lange. Das war so mein Filmpodcast in meiner Abo-Liste, weil die halt so ziemlich genau diese Blockbuster und Klassiker auch reviewed haben, die ich mir angucken würde. Und die haben jetzt, nachdem der Christian aus, ich glaube, aus Kiel weggezogen ist nach Berlin, haben sie jetzt ein neues Projekt gestartet, ohne Tamino leider. Zumindest bis jetzt ist es noch so. Nämlich die Superhero Unit. Die Superhero Unit hat sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, das Superhelden-Genre im Bewegtbild zu reviewen, eine Entwicklung aufzuzeigen. Es gab bisher eine Nullnummer, wo sie so ein bisschen versucht haben, das Projekt vorzustellen, auch zu sagen, ja, was ist überhaupt ein Superheldenfilm, worauf kommt es überhaupt an, was wollen wir hier machen, was ist unsere eigene Sozialisierung mit Sozialisation, ich weiß es gar nicht, mit Superhelden. Dann gab es eben die erste Folge, wo sie exemplarisch, ich sag gleich was zu dem Ergebnis, exemplarisch sich drei Vertreter rausgepickt haben aus der Frühzeit des Superheldenfilms, in Anführungszeichen. Es gibt also zum aktuellen Zeitpunkt die 0 und die 1. Ich sag das jetzt dabei, nicht, dass hinterher wieder einer rumheult und sagt, ich hätte nicht alles gehört, was da ist. Ne? Wink, wink, ihr wisst, was ich meine. Es gibt also bis jetzt, bis ich diese Sendung aufnehme, 0 und 1. Mehr gibt's noch nicht. Kann sein, dass morgen oder jetzt, während ich das aufnehme, eine andere Folge rauskommt, aber das kann ich dann nicht dazu nehmen. Ne? Ich will das nur vorher sagen, bevor ich mich nächste Woche wieder eine halbe Stunde irgendwo hinsetzen muss, weil einer irgendwie sich Pipi in die Hose macht, weil er meint, sein Projekt wäre irgendwie falsch dargestellt worden. Ne? Ihr wisst, in welche Richtung das geht. In der ersten Sendung haben sich Christian und Arne von Enough Talk, nämlich drei Filme angeguckt, den Pilotfilm zur Superman-TV-Serie aus den 50ern mit George Reeves. Superman and the Mole Man hieß der, glaube ich. Dann haben sie den Batman-Movie mit Adam West sich angeguckt und den 77er, in Anführungszeichen, Kinofilm von der Spider-Man-TV-Serie und haben das so ein bisschen als Einleitung genommen für das ganze Projekt. Ich habe schon genügend Kritik an Christian und Arne geliefert. Also ich bin mit der Themenauswahl dieser ersten Sendung nicht ganz einverstanden, weil man meiner Meinung nach einen Schritt vorher anfangen hätte müssen. Da bleibe ich auch weiterhin bei, auch wenn Christian sich das versucht hat, ein bisschen, ja, er hat sich das selber ein bisschen schön geredet, will ich mal sagen, und er ist, was das angeht, auch durchaus ein bisschen beratungsresistent. Aber so für den Einstieg, ich muss ganz ehrlich sagen, für den Einstieg fand ich es ein bisschen holprig, thematisch. Also ich wäre tatsächlich in den 40ern angefangen und nicht in den 50ern. Man vergisst auch Wonder Woman bei seiner Betrachtung, also das hätte man eigentlich auch noch mit reinnehmen können, da man sich ja sowieso auf Serienuniversen gestürzt hat, gar nicht auf Filmuniversen. Allerdings liegt die Blütezeit des Superheldenfilms ja noch vor ihnen, und da habe ich für meinen Teil den beiden diesen kleinen Ausrutscher am Anfang mal so ein bisschen durchgehen lassen. Denn als nächstes stehen die Superman-Filme. Ich glaube, die machen die ersten beiden Superman-Filme direkt in einem Rutsch. Ich finde, das ist eine absolute Mammutaufgabe. Und ich habe Verständnis für diese Mammutaufgabe, da Daniel und ich ja im Moment das identisch Gleiche machen, im Grunde genommen vom Format her, mit dem König der Podcasts. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir uns eben Godzilla-Filme oder Kaiju-Filme angucken und da eben versuchen, 6 Jahrzehnte oder ja so 5, 6 Jahrzehnte abzubilden, was auch nicht gerade leicht ist. Ne? Und da auch eine Auswahl zu treffen und ist bestimmt nicht einfach. Nur wie gesagt, ich hätte früher angefangen und auch andere mein Schwerpunkt woanders hingesetzt. Ich glaube, dass sich dieser falsche Anfang langfristig auch noch bemerkbar machen wird, im späteren Kanon, weil man wird irgendwann merken, oh fuck, wir haben noch Lücken vorne. Da müssen die Jungs meiner Meinung nach erstmal selber drauf kommen. Ich habe da meine 2 Cent zu abgegeben, weil inhaltlich ist das halt genauso wie Second Unit über jeden Zweifel erhaben. Christian und Arne sind tolle Podcaster. Ich höre Christian ja eben in Second Unit auch schon wahnsinnig lange zu und bin absolut begeistert über sein Projekt da und werde den beiden also auch noch lange, lange folgen, so lange wie sie es durchhalten. Ich hoffe, die schaffen es bis zum Ende. Aber Christian und Arne sagen halt eben beide auch, ja, wir haben uns da sehr viel vorgenommen und in den 5 Jahren, die das dauert, können wir im Grunde genommen nochmal 5 Jahre dranhängen. weil es wird auch ungefähr genauso viel nachkommen in der gleichen Zeit. Und da haben sie im Grunde genommen recht, weil die nächsten Superhelden-Filmjahre sind wirklich, ja, so mit 6 Filmen jedes Jahr durchaus dabei, und da wird man also noch einiges vor sich haben. Also was Superhero Unit angeht, eine absolute Empfehlung für Fans von Superheldenfilmen, weil das macht halt sonst keiner in Deutschland, sich wirklich mal systematisch durch dieses, in Anführungszeichen, Genre oder diese Filmgattung zu kämpfen und sich das einfach mal wirklich systematisch anzugucken. Hier bei Nerd machen wir das ja auch nur so sporadisch, wenn mal wirklich ein Film im Kino läuft, die dann auch so versuchen, die mal irgendwie abzubilden. Das gelingt uns halt auch nur im Ausschnitt, weil wir können einfach hier nicht jeden Superheldenfilm besprechen, der im Kino läuft. Und wir versuchen uns ja wirklich so auf dieses MCU zu beschränken. Jetzt im März kommt ja noch das DCEU, heißt es ja, glaube ich, Extended Universe, glaube ich, dazu, dieses Filmuniversum. Wobei ich auch nicht weiß, ob da nochmal zwischen diesem Berlanti-Verse getrennt wird oder nicht. Es ist auch momentan sehr unübersichtlich. Und ich hoffe, dass die beiden Jungs da langfristig ein bisschen Übersicht reinbringen können. Hörempfehlung, schönes Projekt. Dann sind wir im Kino gewesen am 11. Februar, direkt zum deutschen Premierentag, haben wir uns Deadpool angeguckt. Ich habe so lange auf diesen Film gewartet. Ich hatte so hart Bock auf diesen Film. Im Grunde genommen habe ich gewartet auf Deadpool, ja, seitdem Ryan Reynolds damals zum ersten Mal die Rolle von Wade Williams übernommen hat und gesagt hat, ich spiele jetzt diese Rolle in Wolverine Origins. Da haben sie die Figur ja verkackt. Das ist also unfassbar, wie Deadpool in diesem Wolverine-Film aussieht. Und das ist halt genau das, was passiert, wenn große Studios anfangen, Charaktere umzumodeln, moderner zu machen, bedrohlicher wirken zu lassen. Man kann sich diesen Deadpool, wenn man das möchte, in diesem ersten Wolverine-Film nochmal angucken. Lasst es. Also das ist einer dieser wenigen Filme auf DVD, die ich in meiner Sammlung habe, wo ich echt teilweise sage, so, das kann ich mir nicht ganz angucken. Also das ist nur unter sehr viel Alkoholeinfluss kann ich mir überhaupt irgendeinen dieser beiden Wolverine-Filme ernsthaft angucken. Also die sind wirklich beide echt unterirdisch. Was auch unter anderem daran liegt, dass eben Deadpool hier komplett falsch dargestellt ist. Ryan Reynolds hat einen wunderbaren Wade Wilson gespielt, aber einen furchtbaren Deadpool gezeigt. Er konnte nichts dafür. Und das Problem ist eben, dass er vorher ja schon, und das ist ihm ja auch so ein bisschen wie Scheiße am Schuh kleben geblieben, dann ja auch noch Green Lantern gespielt hat in den 2000ern. Und so diese beiden Dinge ihn also die letzten 10 Jahre ungefähr, ja, 10 Jahre werden es wohl gewesen sein, auch verfolgt haben. Er hat sich damals aber gesagt, er möchte Deadpool verfilmen. Und meiner Meinung nach, also ich will gar nicht auf den Film großartig eingehen, aber besser hätte man Deadpool nicht machen können. Ganz ehrlich nicht. Hört euch eine x-beliebige Review eines x-beliebigen Comic-Podcastes an und die werden alle exakt das Gleiche sagen. Besser hätte man es nicht machen können. Worüber ich reden möchte ist, was hat diese Art von Film jetzt für Folgen? Denn Deadpool war der erste groß angelegte, in Anführungszeichen, Superheldenfilm mit einem R-Rating. Es gab vorher Superheldenfilme mit R-Ratings, die sind aber in anderen Zeiten gelaufen. Also der Punisher kommt aus einer anderen Generation von Superheldenfilmen. Blade kommt aus einer anderen Zeit von Superheldenfilmen. Das sind natürlich Comic-Verfilmungen, aber beide noch sehr losgelöst. Blade noch stärker losgelöst von Comics, als es der Punisher ist. Der Punisher ist, also der mit Thomas Jane, glaube ich, war das, ist in weiten Teilen sehr comichaft. Ich mag den Punisher-Film wahnsinnig gerne für seine Comichaftigkeit, aber er ist eben nicht in dem Fokus eines größeren Franchises, eines größeren Universums gestartet worden, sondern eben so als alleinstehendes Happening. Und das unterscheidet ihn eben von Deadpool. Deadpool ist eben tatsächlich verankert in diesem X-Men-Universum von Fox, und das merkt man auch dem Film an, weil da natürlich auch Charaktere und Orte und Anspielungen und so weiter auf dieses X-Men-Universum gemacht werden. Deadpool war blutig, Deadpool war obszön, also das kann man sagen. Das waren also von Pimmel und Kaka-Pipi-Kaka-Humor gespickter Film, also das war wirklich nichts für schwache Nerven, viel Sex, viel Gewalt. Also im Grunde genommen ein Film für Erwachsene mit einem sehr witzigen Superhelden, mit einer Figur, die man wirklich exakt aus den Comics übernommen hat, da hat alles gestimmt. Und der Film ist jetzt, wir sind hier heute am 18. Februar, also ziemlich genau eine Woche, nachdem der Film gestartet ist, und der hat jetzt schon Schweinegeld eingespielt und der zweite Teil wurde schon angekündigt, da war der erste noch gar nicht angelaufen. Nicht mal in Amerika und nicht mal in Deutschland. Also dementsprechend, da wird definitiv noch sehr viel passieren mit Deadpool. Also diese Marke wird weiterhin benutzt. Die Angst, die viele Leute jetzt in sich tragen, ist, dass der Erfolg von Deadpool bei den Filmemachern falsch verstanden wird. Nämlich was passieren wird, ist, was immer passiert, wenn es eine erfolgreiche Formel gibt, die man entwickelt hat, wird sie kopiert werden. Das heißt, es wird jetzt Actionfilme geben, die sehr witzig sind, die sehr überdreht sind, die sehr erwachsen sind, die also ungefähr diesen gleichen Ton anschlagen werden wie Deadpool. Das ist einerseits was Gutes, da es Tür und Tor geöffnet hat für Filme, die ungefähr in diese gleiche Masche fallen. Leute erwarten jetzt einen Lobo-Film, Leute erwarten vielleicht neue Blade-Filme, dieser Spawn-Film, den Todd McFarlane seit hunderten von Jahren machen möchte, der könnte eben exakt genau diese Richtung einschlagen. Der erste Spawn-Film aus den 90ern ist, glaube ich, tatsächlich auch PG-13, obwohl er in Deutschland eben als ab 16er, glaube ich, gezeigt wurde. Aber der ist, glaube ich, auch tatsächlich PG-13 und ein neuer Spawn-Film könnte eben in eine ähnliche Richtung gehen. Wobei fraglich ist, ob Todd McFarlane diesen Film jemals fertig kriegen könnte. Die Frage ist, macht es Sinn, einen Batman-Film mit diesem Rating zu haben, weil in den Comics kommt es ja auch manchmal vor, dass Batman seine Gegner verprügelt und dann einfach blutend irgendwo liegen lässt. Also so ein Weichspül-Batman, wie wir ihn bisher bekommen haben in den Dark Knight-Filmen, wo im Grunde genommen nur die Action wirklich heftig ist und die Gegner krass sind, aber alles so irgendwie aufs Minimum runtergefahren wurde. Oder noch viel schlimmer eben jetzt so dieser Comic-Batman, den wir kriegen werden in den neuen DC-Universumsfilm. Das hat ja diese Figur funktioniert in einem R-Rating-System, in einem Setting halt überhaupt nicht. Ne, weil dieses ganze Universum irgendwie passen muss. Die Frage ist, ob andere Helden dieses Rating überhaupt brauchen. Ob andere Figuren diese Härte, diese Gangeart überhaupt nötig haben. Ein weiteres Problem ist, Deadpool war sehr, sehr günstig. Deadpool hat, glaube ich, 58 Millionen Dollar gekostet. Das ist in Hollywood-Verhältnissen für einen Superheldenfilm ist das ein warmer Furz. Also das ist im Grunde genommen nichts gewesen. Fox hat sich mit diesem Geld kein großes Risiko eingehandelt. Dementsprechend sieht der Film gelegentlich auch aus. Also das ist tatsächlich gelegentlich, gerade in den CGI-Effekten, sehr billig. Also Colossus, der in dem Film auftauchte, und das ist kein Spoiler, weil der ist halt auch im Trailer zu sehen, war mir also stellenweise zu schlecht animiert, was aber auch einfach am Budget liegt, ist ganz klar. Durch diese 58 Millionen Dollar, die der Film einfach gekostet hat, hatte Ryan Reynolds als Produzent, weil er wollte halt sicher gehen, dass der Film was wird, hatte Ryan Reynolds als Produzent ja schon ein bisschen mehr freie Hand und hatte nicht so viel Druck von oben vom Studio zu befürchten, die ihm da in irgendeiner Art und Weise noch reingeredet hätten, weil das finanzielle Risiko bei diesem Film relativ gering gewesen ist. Das Problem ist eben jetzt die ganzen kommenden Filme, ich weiß nicht, was X-Men Apocalypse gekostet hat, Civil War wird schweineteuer gewesen sein, ich glaube Batman v Superman hat 400 Millionen Dollar gekostet, echt wirklich teuer. Allein diese Geldwerte, 400 Millionen Dollar, um einen Film zu drehen von 120 Minuten, denk da besser nicht drüber nach. Also das ist, nein, steht auf keinem Verhältnis. Nur meine Frage ist halt wirklich, ob andere Filme nicht auch mit weniger Geld auskommen würden und dem Studio weniger Risiko bedeuten könnten und dass man dann einfach ein bisschen mehr experimentieren kann. Dass DC wirklich sagt, okay, wir sorgen dafür, dass unser Kino-Universum vernünftig etabliert wird und fangen dann, genau wie es Marvel macht, fangen dann an eben zu experimentieren. Denn wenn jetzt Civil War durchgelaufen ist, werden nach und nach all die Charaktere ins Kino gebracht, die eben keine AAA-Superhelden sind. Black Panther kommt dazu. Ich meine, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ist dann auch Spider-Man endlich wieder dabei. Captain Marvel ist angedacht. Doctor Strange kommt, glaube ich, noch dieses Jahr ins Kino. Das sind alles keine AAA-Helden, sondern jetzt, wo man dieses Kino-Universum etabliert hat, kann man eben auch so die etwas abstruseren Figuren in dieses Universum mit reinbringen. Und ich denke, das ist eine Sache, die könnte DC unter Umständen auch versuchen, eben mit Figuren wie Lobo. Sony ist momentan da dran, zusammen mit Valiant Comic-Universen zu verfilmen. Da ist eine Figur dabei wie Bloodshot. Bloodshot ist im Grunde genommen so eine Mischung aus dem Terminator und Die Hard. Also irgendwie sowas, irgendwas genau in der Mitte. Es ist also wirklich eine Figur, die bräuchte eigentlich diese Härte. Ob man diese Filme dann auch tatsächlich in einem erwachsenen Kontext macht oder ob man Angst hat, nein, wir verringern damit unsere Audience, unser Publikum. Können wir damit überhaupt genug Leute ins Kino locken? Deadpool hat bewiesen, ja, es geht. Weil Deadpool hat seine Kohle wieder eingespielt. 300 Millionen Dollar. Und das eine Woche, nachdem der Film jetzt gelaufen ist. Und es ist also auch nicht abzusehen, dass sich das in irgendeiner Art und Weise ändert. Ich habe heute noch in der Medienkuh gehört, es hätten irgendwie 900.000 oder 700.000, ich glaube 900.000 Leute in Deutschland den Film schon gesehen. In einer Woche. 900.000 Leute ins Kino gegangen für Deadpool. Die Leute haben auf diesen Film gewartet. Und das war halt für viele auch ein Befreiungsschlag. Ich habe im Kino gesessen, habe herzhaft gelacht. Ich habe zwischendurch, und das kann ich sagen, ohne wirklich Fakten über den Film zu sagen, ich habe Pipi in den Augen gehabt. Nicht, weil ich so lachen musste, weil ich irgendwie vor Lachen geweint habe oder sowas, sondern weil ich glücklich war. Das waren Freundentränen, die ich geweint habe. Weil ich das Gefühl hatte, endlich einen Film vor mir zu sehen, der mich als Comicleser, als erwachsenen Comicleser, als erwachsenen Menschen, der ins Kino geht, einfach ernst nimmt und sagt, okay, du bist 30 Jahre alt, du musst nicht diesen Kinderkram gucken mit Superman Returns, ne? Diese Nachmittagsvorstellung im Seniorenprogramm. Das muss ich mir nicht angucken. Ne? Ich habe Gott sei Dank Superman Returns nie im Kino gesehen. Wahrscheinlich hätte ich mein Geld zurückverlangt. Bei Man of Steel wäre ich beinahe herausgegangen, weil ich gesagt habe, ich fühle mich von diesem Film nicht mehr ernst genommen. Die beleidigen meine Intelligenz. Und das hat Deadpool nicht gemacht. Deadpool hat mir seine Regeln gezeigt, hat mir ganz klipp und klar gesagt, das ist das, was du hier bekommst. Und wenn du da Bock drauf hast, dann begib dich 2 Stunden mit mir auf diese Reise. Und ich bin sie voll mitgegangen und ich habe es genossen. Ich habe lange nicht mehr im Kino gesessen und so den Film so genossen. Ich habe mich endlich aufgehoben gefühlt in einem Kinofilm und mich wirklich gefreut. Guardians of the Galaxy hat ein ganz ähnliches Phänomen gehabt, nämlich dass ich es genossen habe, aber auch Guardians of the Galaxy hätte für mich einen Tacken erwachsener sein können. Ne? Da hätte ich auch nichts mal gegen ein bisschen Sex gehabt, gerade weil Star-Lord ja auch genauso präsentiert wurde als dieser Weiberheld. Ne? Da hätte ich nichts dagegen gehabt. So, ich hätte nichts gegen ein bisschen Gewalt und ein bisschen mehr Brutalität gehabt, gerade weil du Drax hast. Dann reißt der mal einen auseinander, da wäre doch vollkommen in Ordnung gewesen. So, nein, man macht eben diese Nachmittagsvorstellung im Kinderkanal. Wäre bei Guardians of the Galaxy noch Bernd das Brot reingelaufen gekommen, hätte mich auch nicht mehr gewundert. Ne? Ist ein super Film, ohne Frage, aber es ist eben nicht dieses erwachsene, ernstzunehmende Superheldenkino, wie es Deadpool gewesen ist. Was passieren wird, ist, und ich glaube, dass sich andere Studios oder drei großen Studios, die es jetzt sind, also eben Sony, Fox und Disney, die werden gucken, können wir das jetzt in irgendeiner Art und Weise instrumentalisieren. Und wahrscheinlich werden jetzt ein paar Vertreter kommen, wo es nicht passen wird. Vielleicht kommt ein Lobo-Film, der ist ja auch schon extrem lange angekündigt. Ne? Also im Grunde genommen ungefähr zur gleichen Zeit, wie DC noch ihren Justice League-Film machen wollten, war ja auch angedacht, einen Lobo-Film zu machen. Nur irgendwie traut man sich mit dieser Figur überhaupt nichts mehr. Es gibt keine Comics mehr, die Figur ist sowieso hin. Es ist irgendwie alles für einen Arsch bei DC. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, da kommen wir vielleicht gleich am Ende der Sendung nochmal zu. Aber egal. Aber dieser Lobo-Film will ja seit Jahren gemacht werden. Es gibt weniger Filme als Lobo-Filme, als dieser Lobo-Film, die wirklich gemacht werden wollen. Dieser Film will gemacht werden. Dieser Film will gesehen werden. Aber man traut sich nicht, weil es vielleicht vorher nicht die Umgebung dafür gab, nicht das Environment, die Umwelt, das Habitat, das Publikum dafür gegeben hat, weil Self-Fulfilling Prophecy, wenn ich immer nur sage, die und die Zielgruppe guckt meine Filme, ja, dann wird auch genau diese große Zielgruppe angesprochen. Aber alle anderen sitzen da, bohren in der Nase und sagen, weiß ich nicht, wann ist denn der Film zu Ende? Ja. Also, wenn ihr uns mal trefft, Max und mich, fragt Max mal, was ich für ein Gesicht gemacht habe bei Man of Steel. Also das ist also wirklich, das war eine Farce. Dieser Film ist eine absolute Farce. Ich habe ihn mittlerweile ja noch, ich glaube, 2-mal gesehen und ich besitze ihn inzwischen auch selber auf DVD, weil ich ihn mir irgendwo mal aus der Grabbelkiste mitgenommen habe für 3 €. Mehr hätte ich dafür auch nicht bezahlt. Aber das hatte ich bei Deadpool eben nicht. Ne? Deadpool hat mich ernst genommen als Zuschauer. Deadpool hat mich manchmal auch ein bisschen überfordert, weil ich so dachte, what the fuck, aber das war auch in Ordnung so. Deadpool war an den richtigen Stellen witzig und an den richtigen Stellen düster. Und die Mischung stimmte einfach. Dieser Balanceakt zwischen diesen beiden Dingen hat gestimmt. Und etliche Leute in Hollywood haben auch schon gesagt, Hollywood wird die falschen Schlüsse daraus ziehen. Und es wird genau das Gegenteil passieren. Es werden keine passenden Filme entstehen, sondern im Grunde genommen das genaue Gegenteil passieren. Nämlich es wird sich jetzt genau auf diese andere Zielgruppe, auf die erwachsenere Zielgruppe gestürzt, was vor allem auch eben damit zu begründen ist, dass Deadpool an dem ersten Wochenende alle Kassenrekorde für einen R-Rated-Film geschlagen hat, die es noch irgendwie zu schlagen gab. 300 Millionen Dollar. Naja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das mit einer weniger beliebten und weniger polarisierenden Figur genauso gut funktioniert. Und ich glaube, dass Deadpool der Auslöser für eine etwas sehr, sehr seltsame Phase im Hollywood-Blockbuster-Kino sein wird. Man darf gespannt sein, wohin das alles noch führt. Gut, ich mache jetzt ein bisschen Pause, ihr hört ein bisschen Musik. Und weil wir hier gerade so schön über Deadpool geredet haben, hörte ich jetzt den Deadpool-Rap. Yeah, check it out. Some ass, got blades for days, got guns galore, got combo moves, evades and more, with bear traps and hand grenades, pull the pistol like a maniac right in your face, popping off caps, leave a trail of guts, sitting on my chair, scratching my nuts, I can't die, I'm invincible, but if you'd like to try, then I'll crush your skull, crass and rude, borderline obscene, but I'm the funniest motherfucker that you ever did see, and Wolverine is getting bitch slapped, wake up, there'll be no time for a nap, we got a rescue road, ride a roller coaster, grab our gear and head to Genosha. But if you keep this game up, then I'm gonna puke. Hanging with the ladies that are wearing the skivvies, motorboating and playing with titties. Jump across the map in a big ass boot. Decapitate my enemies, pick up my loot. Don't stop when I shoot for water was on. Your ass is grass and I'm on the lawn. Hot lead to the head and I won't stop. Domino and sidelock making it hot. But all these bitches are prima donnas. I stuff my face with Jimmy Chongas. Tacos and beers, I'm just keeping it loose. Hang on for a minute while I'm dropping a deuce. About to take you all to school with guns and knives. Telling jokes and breaking the rules, I came for the tacos. Playing with the ladies and the family jewels to bust a nut. About to throw down with all these fools, so come and get some. My favorite girl, I call her Death. She got big old boobs and butt-ass breath. No stress, one day we will be together as soon as I die. And that means never. Hacking and slashing like an ninja. Don't worry, Sinister, I'm coming to get ya. Double flipping jumps, landing on reckless. Sneaking up on dudes and leaving them headless. Cable any day, big gun, no doubt. But he talks too much, so fuck it, I'm out. With a broken neck, I can't see it all. Crack it like a crackhead, problem solved. Next man involved, doing air guitar. Petting the dog, dancing like a porn star. We did it, we rescued Rogue. I tried to get some booty, but I got friend zoned. Teleport, because it's cool, and I fall off a ledge. Deadpool. The crazy ass guards are looking to duel. So click, click, boom. Deadpool. Motherfucker. Sexy motherfucker. Sexy motherfucker. Sexy motherfucker. Sexy motherfucker. Deadpool. Deadpool. Deadpool. Also ich finde das wahnsinnig schön, dass die so ein wunderbares Lied über mich gemacht haben. Ich fand den Film über mich auch wunderbar. Eigentlich ist Deadpool nämlich die Verfilmung meines Lebens. Ja, das wissen die allerwenigsten, aber Deadpool ist eigentlich mein Leben. Na, also so Tag für Tag und verbringe ich mein Leben und diesen Podcast mache ich nur aus Nächstenliebe. Glaubt mir kein Mensch. Ich habe keine Zeit mehr zu verlieren, weil die Sendung ist heute sehr lang. Deswegen fange ich jetzt an mit meinen Comic-Previews. Ich habe mir was gegönnt, nämlich den 51. Das ist der eine. Steht auch nirgendwo drauf, was eine Nummer das ist. Ist doch vollkommen egal. Die lustigen Taschenbücher. Ach, da steht's hinten drauf. Haha. Die lustigen Taschenbücher waren immer nummeriert. Hier ist es irgendwie nicht so. Band Nummer 51 der DC Comics Graphic Novel Collection. Ich kaufe gar nicht so gerne Hardcover tatsächlich. Es sei denn, die sind wahnsinnig günstig oder gerade irgendwie greifbar. Und ich weiß, dass diese Eagle Moss Dinger sehr, sehr toll sind. Nur das Angebot ist da entweder nicht nach meinem Geschmack oder ich habe die Sachen schon gelesen. Und Sachen 2, 3, 4, 5 Mal in der Preisklasse zu kaufen, finde ich dann doch mal ein bisschen schräg. Aber zwischendurch mal so ein Eagle Moss Band sollte ich öfter machen. Das ist der dritte Band. Ich habe, glaube ich, Hush, also die ersten beiden Bände. Batman Hush habe ich, die Einstiegsbände und diesen. Das sind alle, die ich davon habe. Vielleicht kommen da noch mal ein, zwei dazu. Aber wie gesagt, das allermeiste von dem, was da rausgekommen ist, habe ich entweder schon oder es interessiert mich halt eben tatsächlich überhaupt nicht. Band Nummer 51, ohne jetzt hier noch weiter rumzuschweifen, ist der Band Wonder Woman, Götter und Sterbliche. Grob gesagt ist das Wonder Woman Post-Crisis nach der Crisis on Infinite Earth von George Perez 1987. Das ist meine Lieblingsära von DC, aus der ich momentan ja sehr ausgiebig versuche, Sachen nachzuholen. Das war ja damals eine Zeit, wo man also im Grunde genommen Superhelden genommen hat, alles auf Null gestellt hat, Charaktere neu definiert hat, eine Realität, kein Multiverse mehr. Man hat die Origins neu erfunden, man hat Dinge neu definiert und das ist das, was man hier bekommt bei Wonder Woman. Das ist total angenehm. Man bekommt den Konflikt zwischen den Amazonen und den männlichen Gegnern. Ares ist hier zu sehen. Herkules kommt später noch ins Spiel. Durch einen Plot sterben eben die Amazonen und werden dann aber eben als Wiedergutmachung auf Themyscira, auf die Paradiesinsel versetzt und ihnen wird dort das ewige Leben geschenkt. Und sie leben dort lange, lange Zeit, bis Hippolyta, die Königin der Amazonen, irgendwann den Wunsch nach einem Kind, nach Nachwuchs eben äußert. Und ihr wird von den Göttern Prinzessin Diana geschenkt. Sie formt diesen Körper aus Lehm und dieser Körper wird dann zum Leben erweckt und wächst heran zu Wonder Woman. Das ist also eine ganz, ganz klassische Origin-Geschichte, wie ich sie auch tatsächlich am liebsten habe. Und im weiteren Verlauf kollidiert dann eben Themyscira mit der Welt. Wonder Woman ist gezwungen, in die Welt der Menschen zu wechseln, trifft auf Steve Trevor. Es ist also die alte Geschichte. Was ist so besonders an dieser Version von Wonder Woman? Man merkt ganz deutlich, und das ist das Schöne an diesem Band, dass es wirklich eine Origin-Geschichte ist. Das ist hier eine Origin-Story. Das ist der Beginn einer sehr, sehr langen Wonder Woman-Reihe, die also wirklich bis in die 2000er Jahre, wenn ich mich nicht komplett täusche, Bestand hat. Ich glaube nicht, dass das zwischendurch nochmal auf eine Nummer 1 gesetzt wurde. Und wenn man den Animationsfilm gesehen hat, diesen Wonder Woman-Trickfilm, dann werden einem hier etliche Plots bekannt vorkommen, denn der Animationsfilm bedient sich diesem Mythos ganz, ganz stark. Ares versucht, über die Welt der Menschen im Grunde genommen seine Macht zu stärken, den Krieg herbeizuschwören. Es ist also wirklich sehr, sehr ähnlich. Ares sieht hier aber noch ganz anders aus. Es ist eben nicht dieser riesige Krieger, dieser aufgepumpte Krieger, sondern es ist eben dieser Gott in der blauen Rüstung, wie man ihn aus dem frühen DC-Universum eben kennt. Was ich besonders schön finde, ist, dass Wonder Woman eben in Anführungszeichen noch nicht fertig ist. Als sie in die Menschenwelt kommt, sie begegnet dort einer Kuratorin oder einer Forscherin, einer Wissenschaftlerin auf jeden Fall, oder einer Bibliothekarin. Ich habe das jetzt gar nicht mehr so ganz im Kopf, ist schon ein bisschen her, dass ich es gelesen habe. Und die beiden können sich zuerst erstmal nur auf Griechisch verständigen. Das heißt, es ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass Wonder Woman die allmächtige Alleskönnerin ist, sondern auch sie hat noch Probleme in der Welt der Menschen, also in der Sterblichen praktisch. Sie muss sich dort eben auch noch anpassen und einfinden. Es gibt viele tolle Charaktere im Supporting Cast. Ich würde nicht mal sagen, dass es ein überaus weiblicher Cast ist. Es ist schon auffällig, wie viele weibliche Figuren hier drin sind, durchaus. Aber wenn man genau hinguckt, ist der Cast einfach sehr ausbalanciert und man hat eben in den gleichen Teilen Männer und Frauen im Cast und das macht es ganz angenehm. Also sowohl bei den Antagonisten als eben auch bei den Protagonisten. Und das ist sehr schön, also dass hier keine der beiden Gruppen im Grunde genommen bevorzugt wird und man hat also wirklich Schurken und Verbündete auf beiden Seiten. Die Comics kommen aus den 80er Jahren und ja, so sehen sie auch aus. Gezeichnet sind sie eben von, gezeichnet, geschrieben zum Teil eben von George Perez unter anderem, geschrieben auch noch von Len Wein, ich glaube Len Wein, Greg Potter, aber eben gezeichnet in seiner Gänze eben von George Perez, und das macht diese Geschichte eben auch so berühmt. Und später hat er die Serie auch ganz alleine geschrieben und das auch sehr, sehr lange. Ich finde, das ist für mich so die, ja, absolute Art, Wonder Woman zu erzählen, wie ich finde. Es ist nicht die einzige. Brian Azzarello hat sich also an einigen Punkten hier auch bedient, also die Motive, die Azzarello benutzt, im Grunde genommen, nicht die Story und auch nicht den Plot, aber so die Motive, die Brian Azzarello benutzt, findet man hier zum Teil wieder. Also man sieht, woher er es genommen hat in der New 52. Es ist eine andere Herangehensweise, es ist auch eine andere Art der Erzählung, wie es in der New 52 passiert ist, aber sie macht dennoch Spaß, und es ist in meinen Augen durchaus, man kann es gleichberechtigt sehen. Man muss natürlich im Auge haben, okay, das ist eine andere Kontinuität, das ist eine andere Zeit. Man muss sich dessen bewusst sein, und auch Storytelling, die ganze Panel-Aufteilung, die Dynamik in den Bildern ist eben sehr 80er-Jahre-like. Aber ich finde, die Zeichnungen von George Perez sind echt zeitlos. Also das ist wunderschön, tolle Gesichter, die Anatomie stimmt, Perspektiven sehr abwechslungsreich, alles sehr schön bunt koloriert. Ich hatte an einem Punkt besonders viel Angst, denn die Eagle Moss Bände hatten im Vorfeld schon von sich reden gemacht durch eine sehr, ich will's mal nett formulieren, beschissene Übersetzungsqualität. Das hier ist also wirklich astrein. Ich weiß nicht, wer es gewesen ist, es ist vorne nicht vermerkt. Am besten ist auch immer das Konzept, was die Eagle Moss Bände verfolgen. Da ist nämlich am Ende immer noch ein klassisches Comic drin. Meistens irgendwie ein Golden Age Comic oder irgendwie der erste Auftritt eines Charakters. Und hier hat man die Origin Story, ja, Wonder Woman Nummer 1, genommen. Eine Ausgabe mit 64 Seiten, neuer, nie zuvor gesehener Abenteuer von Wonder Woman. Ich weiß nicht, ob das hier tatsächlich 64 Seiten sind. Ich glaube, man nimmt hier also wirklich nur die Origin Story. Die kriegt man im Zweifelsfall auf Englisch auch bei Comixology und dann auch tatsächlich kostenlos. Das ist sehr leicht zu bekommen. Ich kannte die auch vorher schon auf Englisch, ich hatte das da schon gelesen. Da sieht es wirklich sehr altertümlich aus, aber ich finde den Vergleich einfach ganz schön, diese beiden Geschichten nebeneinander zu legen und zu gucken, okay, wo ähneln sie sich, wo unterscheiden sie sich, welche Motive hat man, naja, 40 Jahre später im Grunde genommen, 45 Jahre später nochmal wiederverwendet. Und diese gleiche Erfahrung kann man aktuell nochmal machen mit The Legend of Wonder Woman. Das ist eine relativ neue Serie von DC auch, eine Digitalserie von Renee Dillis und ihrem Mann Ray Dillon. Die haben diese Serie gemeinsam gestaltet. Ich muss das jetzt mal eben aus dieser Hülle befreien. Moment. So. Was natürlich sofort auffällt, ist das Cover-Artwork von Renee Dillis. Renee Dillis hat damals schon für IDW das letzte Einhorn gezeichnet. Da war sie mir schon mal aufgefallen. Und das ist einfach so wunderschön gezeichnet. Und das setzt sich eben auch im Heft selber fort. Geschrieben ist es von Renee Dillis und gezeichnet eben auch von ihr. Tusche, die Farben und die Buchstaben sind eben von ihrem Mann Ray Dillon, und die sind da wirklich total enthusiastisch und freuen sich immer, wenn man was tweetet. Also ich bin, glaube ich, mittlerweile schon dreimal von Ray Dillon retweetet worden, weil der sich einfach immer freut, wenn er positive Kritik bekommt. Es ist wirklich eine sehr moderne, eine sehr farbenfrohe, eine sehr respektvolle Art, Wonder Woman zu erzählen. Es ist wunderschön. Also ich mach's gerade zum, ich weiß nicht wie vielten Mal auf, und mir gehen immer wieder die Augen auf, wenn ich diese wunderschönen Bilder sehe. Das ist so toll. Das ist so losgelöst von Panels. Das ist das, was Renee Dillis eben auch im letzten Einhorn schon gemacht hat. So diese Loslösung von Panels. Das macht sie hier im Beginn eben auch. Jetzt nervt hier tatsächlich so ein bisschen diese Werbung für die X-Akten. Aber naja, gut. Im Grunde genommen erzählt man hier die Origin-Story, zumindest in diesem Heft, die Origin-Story von Wonder Woman nochmal etwas ausführlicher, erzählt ihre Kindheit gleich direkt mit. Also das ist eigentlich auch ein Aspekt dieser Figur, der meiner Meinung nach, zumindest in den Comics, die ich gelesen habe, immer so ein bisschen vernachlässigt wurde. Die New 52 hat das, glaube ich, mal in ein oder zwei Ausgaben gemacht, wo wirklich Wonder Woman als Kind gezeigt wurde, als Wonder Girl praktisch, und sie eben als Kind ein Abenteuer erlebt hat. Was ich besonders schön finde ist, und Da passt auch der Vergleich zum Golden Age nochmal. Man hat hier also tatsächlich auch viele Elemente aus der Golden Age Origin übernommen, also eben auch diese komischen Känguru-Mutanten, auf denen die Amazonen hier rumreiten. Das sind Elemente, die hat man wirklich aus dem Golden Age genommen, und da ist dieser Vergleich einfach wunderschön, weil ich könnte jetzt wirklich, wenn ich es wollte, ich habe es nicht gemacht, aber wenn ich es wollte, könnte ich wirklich Golden Age Origin aus dem Eagle Moss Band hier daneben legen und könnte gucken, okay, wo überschneiden sich diese beiden Werke, wo unterscheiden sie sich auch, und das war vielleicht auch gar nicht nötig, weil meiner Meinung nach können verschiedene Ansätze für eine Figur, verschiedene Origin Stories einer Figur immer sehr gut koexistieren. Das ist nicht die New 52, das ist nicht das aktuelle DC-Universum, sondern das ist eine Elseworld, eine Digital First Serie. Da ist die Kontinuitätszugehörigkeit immer fragwürdig, und das ist eben auch hier der Fall. Und auch hier ist es so, dass sich die Serie mit dem, was vorherige Autoren und Autorinnen mal erdacht haben, auch damit teilt es sich eben einzelne Elemente. Was ein bisschen komisch ist, ist so die Herangehensweise, Diana wird hier verwehrt, eine Kriegerin zu sein, weil sie eine Prinzessin sein soll, und sie möchte aber eine Kriegerin sein. In allen bisherigen Geschichten ist das überhaupt nicht angezweifelt worden, da ist sie wie selbstverständlich als Kriegerin ausgebildet worden. Hier muss sie sich das irgendwie ermogeln und erarbeiten. Das hat mich ein bisschen gestört, weil eigentlich sind Amazonen ja von vornherein ein kriegerisches Volk. Deswegen wundert es mich, dass das Diana so für ihren Willen, eine Kriegerin zu sein, kämpfen muss. Ich weiß nicht, ob so dieses... Es ist so ein bisschen Disney-Prinzessin-mäßig, so ein bisschen so wie Brave damals. So, obwohl man es ihr nicht zutraut, muss sie sich hinterher beweisen. Ob ich das so gut finde, weiß ich nicht. Man muss sehen, ich habe auch wirklich nur dieses eine Heft gelesen. In Digitalausgaben gibt es bereits, ich glaube, 15 oder 16. Da tauchen dann auch Figuren auf wie Etta Candy, die meiner Meinung nach eine sehr, sehr wichtige Figur ist für den Wonder Woman-Mythos. Und ich glaube, dass es sich auch tatsächlich eher auf die weiblichen Personen im Wonder Woman-Mythos konzentriert. Ich habe jetzt zumindest auf den Covern entweder Wonder Woman gesehen oder Etta Candy. Ich habe aber auch tatsächlich nicht so besonders drauf geachtet, weil ich muss mir jedes Mal zurückhalten, wenn ich diese Ausgaben sehe, einmal pro Woche, dass ich da nicht klicke, weil ich möchte es in Print lesen. Deswegen. Es gibt Persons of Color, und zwar in einer nachvollziehbaren Menge. Also das ist total abgefahren. Man sorgt dafür, dass es eben nicht alles nur irgendwie kaukasische, in Anführungszeichen, weil wir sind hier irgendwo in Griechenland, aber eben nicht nur weiße Menschen unterwegs sind, sondern eben auch in einer nachvollziehbaren Menge Menschen anderer Hautfarbe, und das macht das ganze Heft eben auch so angenehm divers und auch überhaupt nicht aufdringlich divers und auch nicht so mit der Brechstange reingeknüppelt, sondern eben tatsächlich sehr natürlich und sehr angenehm. Das ist so tatsächlich die Art von Comic. Ich habe viele weibliche Leser gehört, die gesagt haben, ja, das muss man unbedingt lesen, das ist super, das kann jeder lesen, das ist Unisex. Ich bin ein totaler Wonder Woman-Fan durch das, was Brian Azzarello gemacht hat. Und meiner Meinung nach, und das wurde von Fans dieser Serie auch schon gefordert, sollte man hingehen und diese Serie wirklich als die definitive Origin von Wonder Woman präsentieren, eben weil sie, gucke man sich das Cover an, als stolze, starke Frau präsentiert wird, ohne dass es in irgendeiner Art und Weise gestelzt und künstlich wirkt. Und ich freue mich da wahnsinnig drauf. Es soll 9 Ausgaben geben, das heißt, wenn man das mal 3 nimmt, sind es ungefähr 27 Digitalausgaben, auf die wir da ungefähr kommen werden. Sobald das durchgelaufen ist, vermutlich 2 Trades mit 5 und 4 Heften. Das macht DC schon relativ häufig, das so aufzuteilen. Nur darauf wollte ich nicht warten. Das will ich gedruckt weiterlesen, habe ich ja sowieso im Abo, von daher ist es kein Problem. Meiner Meinung nach für jeden Fan von Wonder Woman ein Muss. Macht euch keine Gedanken über Kontinuität, weil das ist einfach, das steht für sich. Das ist eine Sache, ich weiß nicht, inwieweit das noch Überschneidungspunkte mit anderen Superhelden hat, ob das überhaupt geplant ist, sie langfristig mit anderen Superhelden zusammenzubringen. Ich könnte auch ganz gut darauf verzichten, weil das auch eine Sache ist, die man eben damals in den 80ern nicht gemacht hat. Also in den 7 Heften, die in diesem Eagle Moss Band drin sind, taucht eben auch kein anderer Superheld auf, außer Wonder Woman. Und meiner Meinung nach ist das auch vollkommen in Ordnung, wenn ein Comic Wonder Woman heißt, auch Wonder Woman Geschichten zu erzählen. Gut, jetzt muss ich mein Telefon holen, weil ich tatsächlich das nächste Digital-Comic habe. Hier geht's nämlich jetzt weiter mit, das habe ich falsch gedrückt, The Stage is Yours. Hier geht's weiter mit Mighty Morphin Power Rangers Nummer 0. Ja, ich bin ein 90er-Kind. Ich habe die Power Rangers geliebt. Und ich freue mich wahnsinnig auf den Film, der nächstes Jahr ganz furchtbar werden wird. Da bin ich ganz fest von aus. Wird nämlich von Paramount, glaube ich, tatsächlich. Paramount Lionsgate gibt es einen neuen Kinofilm. Ich denke, das ist auch die Motivation für diese Serie. Die Power Rangers hatten immer Comics, also ich kenne das gar nicht anders, dass es Mighty Morphin Power Rangers Comics gab in irgendeiner Art und Weise. Die waren aber bisher immer bei Paper Cuts verortet. Inzwischen sind sie tatsächlich bei Boom gestartet und ich hatte das gar nicht so ernst genommen. Ich denke so, ja, Power Rangers, ja, ganz nett. Und dann kamen eben die Solicitations für, ich glaube, im November schon für diese erste Ausgabe. Ich habe das gar nicht so ernst genommen, weil ich dachte, ja komm, Power Rangers Comic, guckst du digital mal rein und dann war es das und alles andere ist dann ja auch nicht so wichtig. Und dann habe ich blöderweise, und das war total unzusammenhängend, irgendwie im Dezember plötzlich angefangen, Super Sentai zu gucken. Also das Ursprungsmaterial, auf dem die Power Rangers basieren. Also es gibt eine japanische Serie namens Super Sentai und dann nimmt man einfach die Kampfszenen aus diesem japanischen Material und dreht die Spielszenen mit amerikanischen oder neuseeländischen Schauspielern nach. Und so entstehen im Grunde genommen die Power Rangers. Aber Power Rangers und Super Sentai sind schon auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Vor allem, weil wenn man heute Power Rangers sagt, meint man im Grunde genommen die Mighty Morphin Power Rangers und gar nicht mehr das, was heutzutage noch im Fernsehen läuft. Ich glaube, aktuell im deutschen Fernsehen läuft Dino Charge schon, ich weiß es gar nicht. In diesem Heft, es ist eine Ausgabe 0 und genauso fühlt sie sich auch an. So eine Erklärung, was sind die Power Rangers überhaupt? Wie funktionieren die Power Rangers? Was treibt diese Figuren an? So untereinander, wer sind die Feinde? Wie funktioniert das mit den Robotern, also mit den Sorts und so weiter und so fort. Und ich hatte im Vorfeld ein bisschen die Sorge, weil ich gedacht habe, warum geht man so weit zurück? Mal abgesehen davon, dass man natürlich auf den Kinofilm hinarbeitet, der genau diese Generation an Power Rangers auch beleuchten soll. Aber warum schon wieder Mighty Morphin Power Rangers? Und ich habe, wahrscheinlich war das auch der Punkt, warum ich gesagt habe, muss das nicht unbedingt lesen oder nicht unbedingt Fan davon sein, weil es ja, vielleicht einfach ein ähnlicher Aufguss wird, wie die Klamotten, die Paper Cuts gemacht hat. Ich habe nämlich ein Heft, das gab es zum Free Comic Book Day, das habe ich da, das war im Grunde genommen eine 1:1 Umsetzung einer x-beliebigen Serienfolge, also sehr, sehr statisch. Geschrieben ist diese Serie von niemand anderem als Carl Higgins, also auch wirklich ein fähiger Autor. Gezeichnet ist es von Henry Presetia oder irgendwie sowas, vermute ich mal. Das ist eine absolute Offenbarung. Also ich hätte nicht gedacht, dass man die Power Rangers zeichnen kann wie einen modernen Superhelden-Comic. Das ist unfassbar. Sehr toll koloriert von, dann sage ich es wenigstens noch eben dabei, Matt Herms. Toll koloriert und eben nicht so ein steifes, ja, weiß ich nicht, Merchandising-Comic, wie es in den Paper-Cuts-Geschichten oft einfach nur gewesen ist, nach dem Motto, oh, wir sind die Power Rangers, oh, wir machen jetzt irgendwas hier in diesem Freizeitzentrum, oh, blö, jetzt kommen die Monster und hier müssen wir dagegen kämpfen. Nee, man hat also wirklich so Socializing zwischen den Charakteren. Jason und Tommy fahren im Auto zur Schule und Tommy ist irgendwie abgelenkt, weil er irgendwie eine Vision hat. Dann treffen sie auf die anderen aus der Gruppe und Tommy sagt halt auch, ja, er fühlt sich nicht so besonders gut. Dann eben auch der normale Umschnitt auf Ritas Mondbasis und sie kriegt eben ein neues Monster gebaut. Und dieses Monster greift dann eben auch Angel Grove an. Es spielt also auch in Angel Grove in dieser Serienkontinuität. Es ist tatsächlich ohne Umschweife ein Kaiju-Angriff, also eben als würde Godzilla angreifen. Man geht also nicht diesen Weg eines wie auch immer gearteten Monsters, das den Leuten irgendwie die Fröhlichkeit aussaugt oder denen das Geld aus der Tasche zieht oder weiß ich nicht, die Leute alle zusammenklebt, wie es in der Serie halt immer gewesen ist, eben durch diese sehr witzigen und ja fast schon komödienhaften Gegner, die Rita Repulsa immer eingesetzt hat, weil es halt eine japanische Serie war im Kern. Hier geht man also wirklich sofort den Weg und sagt, okay, komm, keine Umschweife, wir geben den Power Rangers sofort einen Grund, sich zu verwandeln, sich in die Sorts zu steigen und gegen dieses Monster zu kämpfen. Man holt dann also den Megasort und den Drachensort. Was ich besonders schön finde, ist, dass jeder dieser Rangers seine Screentime bekommt. Billy ist eben der absolute Nerd. Tommy ist so der Anführer. Dann Jason ist so ein bisschen so ein Hitzkopf und aber auch derjenige, der die Leute so ein bisschen leitet. Was ich besonders schön finde, und das war der Moment, der mich an diesem Heft auch so wahnsinnig überrascht hat. Durch diesen Monsterkampf geht irgendwann eine Brücke kaputt und es fallen Autos oder Drohnen von der Brücke zu fallen. Und Jason will Kimberly losschicken, dass sie mit ihrem Sword praktisch diese Autos rettet und sie ist schon dabei, also sie geht wirklich los und sagt, ja, ich bin dir voraus, startet dann eben mit ihrem Pterodactyl-Sword und rettet eben diese Leute aus der Luft. Und das habe ich in der Serie selten gesehen, das ist schon gelegentlich mal vorgekommen, dass die Swords alleine agiert haben, aber das, also in Mighty Morphin Power Rangers, ich rede jetzt nicht über das, was danach kam, weil daran kann ich mich zum Teil nicht mehr erinnern, aber dass die Swords wirklich alleine agiert haben, dass einzelne einzelne Kämpfer wirklich aus dem Sword ausgestiegen wären und dann sich irgendwie abgesondert hätten, um was anderes zu tun. Das gab es, glaube ich, bis Lightspeed Rescue nicht einmal. Und das finde ich besonders schön. Und auch, dass man Kimberly hier nochmal so eine Rolle gibt, finde ich auch besonders schön. Alpha kommt vor, Zordon kommt vor. Es ist also wirklich alles, was da mit reingehört. Und am Ende haben wir dann noch einen kleinen Cliffhanger. Da sage ich aber mal nicht, wie es weitergeht. Und eben auch besonders schön ist, dass auch die Beziehung von Kimberly und Tommy hier noch thematisiert wird, weil das war einfach so wahrscheinlich die erste Love Story, die wir damals als Kinder dann mitbekommen haben. Auch wie süß, und die beiden sind zusammen und auch wie schön. Das waren nur die ersten 14 Seiten in diesem Heft, denn im Grunde genommen soll man ja die Power Rangers Welt in seiner Gänze kennenlernen, und man hat noch einen Zweiseiter, so ein bisschen so ein Comic Relief, hätte ich jetzt fast gesagt, mit Bulk und Skull. Das ist ja cartoonig gezeichnet. Ich gucke jetzt nicht nach, wer das gewesen ist, weil dann müsste ich wieder ganz nach vorne klicken. Da habe jetzt gerade keine Lust drauf. Ich habe mich erst gefragt, brauchen wir das wirklich? Ist das überhaupt wirklich nötig? Müssen wir jetzt hier noch eine Bulk und Skull Geschichte haben? Ja, eigentlich schon, weil Bulk und Skull waren nicht nur Comic Reliefs für die Serie, sondern waren, das hat Link Cara in seiner Besprechung, in seiner History of the Power Rangers nochmal sehr gut rausgearbeitet, das sind wichtige Charaktere, die wirklich irgendwann selber zu Helden werden. Diese beiden Seiten sind so ein bisschen auf so einem, ja, auf so einem Archie-Niveau gezeichnet, also ein bisschen cartooniger gezeichnet, könnten wirklich direkt aus Riverdale kommen, und dann am Ende hat man noch einen Kampf der Power Rangers gegen Golda, der dann aber wirklich genau dieses Standardsystem anspricht, nämlich man kämpft gegen das Monster. Das Monster wird groß, dann holt man die Swords, und die kämpfen auch tatsächlich einzeln mit ihren Swords gegen Golda. Und was ich besonders schön finde, ist, dass man sich eben nicht dazu entschieden hat, die Charaktere aussehen zu lassen wie die Schauspieler. Ich fand das immer ein bisschen komisch, weil die Schauspielerin von Trini damals 2001 bei einem schweren Autounfall verunglückt ist. Dementsprechend fand ich es immer komisch, sie dann nochmal in einem Comic zu sehen. Alle anderen sind schon auch noch mit ihrer Tätigkeit als Power Ranger verbunden. Also man sieht Jason David Frank, der Tommy gespielt hat, den Grünen Ranger, halt regelmäßig irgendwie auf irgendwelchen Messen, oder er hat das also wirklich noch drauf. Ich glaube, den Darsteller vom schwarzen Power Ranger, der war in The Shield, in dieser amerikanischen Serie, die relativ gut gewesen sein muss, keine Ahnung, man hört immer nur davon. Und der Schauspieler vom schwarzen Ranger war eben dabei. Und Amy Jo Johnson heißt sie, glaube ich. Da habe ich neulich nochmal einfach aus Interesse auf ihren Twitter-Account geklickt. Und die macht regelmäßig noch so Videochats mit irgendwelchen Fans und hat auch noch ihren Helm, was ich ganz witzig finde. Also ihren pinken Helm hat sie halt auch noch. Ist total super. Also die Leute, die damals dafür tätig gewesen sind, die sind sich dessen bewusst, dass es halt wirklich Ikonen der Popkultur geworden sind, für viele Leute einfach auch. Zwischen Heft 0 und Heft 1 war eine längere Pause, und ich glaube, dass Boom das gebraucht hat, um abzuschätzen, okay, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Die haben ihre erste Auflage komplett verkauft. Ich finde das besonders witzig, weil im Grunde genommen hätte damit keiner gerechnet, dass das ein Comic nochmal solche Verkaufszahlen erreicht, so aus dem Stand. Das heißt, man hat also jetzt auch ein zweites Printing auf den Markt gebracht. Und im März geht die Serie los mit der Nummer 1, und ich habe mich dann also wirklich jetzt Anfang des Monats hingesetzt, habe die Previews-Kataloge der letzten Monate durchgearbeitet und habe mir alle Hefte nachbestellt, das heißt, die 0 werde ich dann doppelt kaufen, und bin dann eben jetzt auch im Abo dabei. Und es bleibt auch nicht bei diesen Power Rangers, sondern so wie es aussieht, werden die einzelnen Teammitglieder eigene Serien bekommen. Und zwar ist es so, dass der Pinke Ranger, glaube ich, zuerst einen Spin-Off bekommt, nämlich also Kimberly praktisch. Und wenn ich jetzt euch die Namen sage, wer dahinter steht, dann werdet ihr vielleicht aufhorchen und merken so, ja, okay, man nimmt das ernst. Das ist vielleicht so die Archie-Reboot-Version der Power Rangers, Brandon Fletcher und Kelly Thompson. Und als ich das gesehen habe, habe ich mich also wahnsinnig gefreut. Brandon Fletcher hat bisher Batgirl geschrieben, ist, soweit ich weiß, weitestgehend aus der Serie raus, ist auch in Rebirth, da rede ich ja gleich am Ende, oder es gibt nachher noch eine andere Sendung mit Rebirth, soweit ich weiß, erstmal noch nicht wirklich mit dem neuen Batgirl in Verbindung und schreibt eben diese Pink Ranger-Geschichte. Warum einen männlichen Autoren nicht auch dann dafür nehmen, wenn er schon mal eine weibliche Figur gut geschrieben hat, das ein zweites Mal zu machen. Und Kelly Thompson kennt man wahrscheinlich am ehesten davon. Die hat für IDW Gem and the Holograms gezeichnet. Ist also mit weiblichen Charakteren absolut vertraut. Und ich habe von Gem and the Holograms, ich glaube, so gut wie nichts von innen gesehen, aber so die ein, zwei Preview-Bilder, das sah sehr cool aus. ich finde es witzig, dass man wirklich dem pinken Ranger den Vortritt lässt. Und dass man auch ganz bewusst nach vorne geht und sagt, jo, wir haben hier zwei Leute, die mit weiblichen Charakteren ein Händchen haben, die auch, wo auch die Kritiker sagen, nee, das ist sehr gut, also diese Batgirl-Serie von Fletcher und Clunen ist ja auch wahnsinnig gut angekommen. Oder kommt auch sehr gut an. Sogar so gut an, dass ich da irgendwie langsam auch mal drüber nachdenke, mich reinzulesen. Es kann auch sein, dass Fletcher Gotham Academy macht. Der Nerd ist sich da nicht so sicher und hatte keine Lust, das nachzugucken. Böser Nerd, respektiere meine Autorität. Ich gebe dem Ganzen mal ein Go. Also das ist richtig, richtig cool. Ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, wann es kommt. Kann man ja aber nochmal in Erfahrung bringen. Sehr, sehr geile Idee. Langfristig würde ich mir aber wünschen, dass man Comics bekommt, ähnlich wie es IDW und Titan gemacht haben und machen mit dem Doktor. Dass man einfach langfristig nochmal ein paar Serien zu anderen Power Ranger Teams bekommt. Vielleicht auch dann nach und nach vielleicht eine Miniserie oder ein One-Shot oder vielleicht mal so ein Multiverse-Crossover. Ich würde mir wirklich so ein Crossover wünschen mit allen Power Rangers ever. So wie, was gab es dann ja auch in der Serie, aber sehr abgespeckt. Da ist auch das japanische Original übrigens besser. Also wenn ihr diesen riesigen Kampf mit allen Power Rangers in der amerikanischen Variante geguckt habt, sucht mal nach dem japanischen Original. Das ist um 1000 Ecken besser. Das macht viel mehr Sinn. Power Rangers von Boom. Für jeden, der die Serie damals als Kind gemocht hat und heute noch ein bisschen was dafür übrig hat, kauft's euch. Kauft alles, was es davon gibt. Absolute Leseempfehlung. Richtig, richtig gut. Jetzt habe ich noch ein Heft und ich gucke gerade auf die Zeit. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Ich bin schon total drüber heute. Das ist unfassbar. Joe Casey and Paul Mayberry Valhalla Matt aus dem Jahre 2015 schon. Nummer 1 aus dem Image Verlag. Ist eigentlich schnell erzählt. Joe Casey ist einer der Men of Action. Der hat unter anderem auch Ben 10 mit erfunden. Hat auch noch so andere Dinge gemacht wie, kennt man eigentlich nicht, Godland kennt man nicht, ne? Sex? Nee, nie gehört. Worum geht's in Valhalla Matt? Valhalla Matt ist im Grunde genommen ein Twist auf Thor, auf den Marvel-Thor. Der kommt halt auch mal irgendwann auf die Erde zurück und wird dann da empfangen. Und hier sind's eben ja, ähnliche Figuren wie Thor. Es ist einmal eben Nox, das ist dann sozusagen unser Thor-Verschnitt, und seine zwei Kumpanen. Einmal, und jetzt haltet euch fest, Greghorn the Battlebjörn. Ich fand das ist unfassbar. Und Jago the Irritator. Das ist unfassbar. Ich find's einfach nur super. Und die kommen eben zurück auf die Erde und kommen nach, ich glaube, so 50 Jahren oder sowas wieder und stiften im Grunde genommen erstmal so ein bisschen durcheinander, weil die Ankunft natürlich auch nicht so ganz alltäglich ist von irgendwelchen Göttern und irgendwelchen alten Kriegern, die natürlich andere Ansichten haben. Und es ist ganz witzig, weil es ist irgendwo ohne einen größeren Willen erzählt. Also es ist nicht irgendwie eine globale Bedrohung, die drei zu bekämpfen haben, sondern sie kommen halt einfach zurück, treffen ein paar alte Freunde, dann entwickelt sich eine etwas ja verschwurbelte Geschichte. Und es ist einfach sehr... Es ist sehr freundlich, es ist sehr witzig gehalten, es ist eben nicht so auf die Fresse wie andere Superhelden-Comics. Die Frage ist auch, ist das überhaupt ein Superhelden-Comic oder ist es vielleicht eher eine Sozialkritik? Das wird in diesem ersten Heft noch gar nicht so wirklich klar. Optisch ist das Ganze natürlich an Jack Kirby angelegt, obwohl es ein bisschen bunter aussieht, ist fast wie eine Trickfolge. Die Charaktere eben Nox, Greghorn und Jago, Gott, Battlebjörn, Blub, Irritator. Wie kann man die sich am besten vorstellen? Die sind schon gestaltet wie klassische Kirby-Charaktere, wie man sie eben auch aus dem Silver Age kennt. Aber sie haben halt eben noch so diesen Twist von so klassischen Masters of the Universe Actionfiguren da mit drin. Also das ist total abgefahren. Und das macht es wahrscheinlich auch so sympathisch. Die Serie hatte 4 Hefte. Es gibt also genau ein Trade Paperback und das kommt just nächsten Monat raus. Das heißt, die Serie werde ich mir dann im Ganzen nochmal angucken. Sobald ich das Trade Paperback habe, das erscheint also just jetzt nächsten Monat im März und sobald ich da mehr drüber sagen kann, werde ich da auf jeden Fall nochmal reingucken. Diesmal also wirklich, ich wollte jetzt nur mal so ein kleines Preview machen, ich habe das erste Heft in Berlin im groben Unfug in der Restekiste gefunden für 1 Euro. Unter den Tränen, wer schon mal im groben Unfug in Mitte, glaube ich, gewesen ist, an der Torstraße, unter den Tränen. Da habe ich dieses Comic-Heft gefunden. War ganz glücklich, weil es einfach ein witziges Comic ist, was mich auch vom Cover schon total angesprochen hat. Joe Casey war mir ein Begriff. vor allem eben als Miterfinder von Ben 10. Das waren meine Comic-Reviews für heute. Ich bin also wieder mal mit der Zeit richtig, richtig weit fortgeschritten. Ich muss tatsächlich gleich ein bisschen was kürzen. Gleich im Anschluss an diese Sendung, und zwar in einer zweiten Folge, hört ihr meine Meinung und meine Einschätzung zu Rebirth von DC. Die schmeißen im Grunde genommen ihr komplettes Verlagsprogramm über den Haufen. Das aber gleich eben im Anschluss an diese Sendung. Es gibt vor DC's Rebirth gibt es aber noch ein kleines Crossover in 8 Heften, nämlich Super League. Und es ist natürlich wieder mal das typische It will change everything you know. Und das ist halt wie immer alles. Und ich habe jetzt schon echt wahnsinnig lange keine DC-Sachen mehr gelesen und möchte eigentlich mal wieder ein schönes Crossover mit genau diesen Figuren Superman, Batman, Wonder Woman lesen, also der Trinity praktisch. Und auch nochmal so ein paar andere Charaktere, die man eigentlich in Vergessenheit, die eigentlich in Vergessenheit geraten sind. Zum Beispiel auch Supergirl, die ist auch wieder mit dabei. Und es ist wahrscheinlich wirklich eine sehr klassische Crossover-Geschichte, Superhelden-Geschichte, aber das möchte ich einfach auch mal lesen. An Autoren ist dabei Peter J. Tomasi, der den Event, glaube ich, in seiner Gänze schreibt. Ist komplett von Peter J. Tomasi geschrieben. Zeichner sind Michael Jannon, kenne ich jetzt gar nicht den Namen, Doug Mankey, Fernando Passerin, Ed Benes. Ich glaube, der Nerd hat gerade Penis gesagt. Tyler Kirkham. Eine Ausgabe gab es schon, ein Preview von der Interior Art. Und das war richtig, richtig gut. Es ist also nicht komplett, wie es bisher gezeichnet worden ist, von John Romita Jr. Der hat einen okayen Job gemacht von dem, was ich gesehen habe. Aber es sind eben andere Leute dabei im Cover von Carl Kerschel. Romita macht ein paar Sachen. Paul Renault macht ein Cover, wer immer das ist. Yannick Paquette ist mit dabei, der Name sagt mir was. Und das bedeutet dann für diese Figuren tatsächlich auch das Ende der aktuellen Kontinuität, was ich ganz witzig finde. Und das wird für mich vielleicht entweder der Ausstieg aus dem aktuellen DC-Universum sein oder vielleicht auch der Rückeinstieg ins DC-Universum. Ich weiß es nicht, weil momentan bei DC lese ich tatsächlich nur diese Legend of Wonder Woman-Serie. Momentan kommt da einfach nichts anderes rein. Und ich bin, also natürlich die Justice League-Hefte noch, aber so in Print eben. Und ich weiß es nicht. Aber ich weiß halt wirklich nicht, ob ich das in Einzelheften lesen soll oder ob ich sage, okay, das sind 8 Hefte, wahrscheinlich 2 Trades, vielleicht einer, wer weiß es. Ob ich da nicht einfach aufs Trade warten soll, weil momentan sind mir Einzelhefte von DC gar nicht so sympathisch, weil die halt erstmal wieder beweisen sollen, dass sie was Gutes machen, bevor ich da mich in irgendwelche Einzelhefte, in die Ungewissheit von Einzelhefte stürze. Deswegen, das ist immer ein Risiko. Einzelhefte lesen ist halt immer ein Risiko, weil du weißt halt nicht, was du bekommst. Eine weitere Preview ist jetzt im Mai, kommt nämlich von Marvel Rocket Raccoon und Groot Nummer 5, geschrieben von Scotty Young, gezeichnet von Peter J. Foskett. J.P. Foskett, so rum, der Body Troll gemacht hat. So, ich habe, glaube ich, in den letzten Jahren oft genug über Body Troll geredet. Da freue ich mich wahnsinnig drauf, einfach nur wegen der Zeichnung. Ich kaufe es auch nur wegen der Zeichnung. Ich habe vorher kein Rocket Raccoon und Groot gelesen, werde es hinterher auch nicht tun. Ich will nur dieses eine Heft wegen der Zeichnung von J.P. Foskett. Finde ich super. Das war's für heute aber wirklich. Danke fürs Zuhören. Wie gesagt, gleich irgendwann heute im Laufe des Tages kommt noch die zweite Sendung, die euch erwartet. Die Sendung mit dem Rebirth sozusagen. Ich würde für heute sagen, auf wieder Nerd. Ich kann jetzt auch nicht mehr. Ich bin total ausgeredet. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf ohne Kredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Ich fange nochmal von vorne an. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was ist denn heute los? Ich bin total heute Mittag habe ich mir auf der Arbeit einen Kaffee aus dem Automaten gezogen und dachte, komm, du brauchst die Energie. Cappuccino, Spezial, Schoko, Doppelzucker. Das rächt sich gerade, weil ich bin total fahrig. Das ist unfassbar. In meinem Kopf sind so eine Marching Band. Das ist so Genau. Das ist ganz schlimm.